Die Club Night. Club Night. Estamos sentados aquí en el estudio. Pensando en la letra. Nadando en el mar de todas las posibilidades. A ver qué surge. Pero, You lengua. Mi lao. Mi den. Listen to this group. Let your shoulders loose. And start to swing. It's time to begin. Breathe out. Breathe in. It's time to begin. So now we've got our group. Our souls in place. Our beating heads. Together in space. Feel the syncopation. For your soul, take control. Watch this groove. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. You are now with me in a good place in space. Together. I can see you there in the corner. Not in your head. Not where it looks. Let your spirit be free. Come join us. In place, our beating heads together in space. In juice with induces conclusions. Enjoy yourself. Riot with drugs. Induces. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Breathe in. ticket. It's just a me on way with me ticket. Out with me and fly with me. Without me, safety with me ticket. And you're not with me, so I'll just with me. Next up with me, next up with me, coming. Drag with me, next up with me. Next up with me, next up with me. And this great one with me ticket. Thank you.

Da haben Smith & Heck einen richtig geilen Remix gemacht von der Villa Lobos, von der Easy Lee. Hört ihr noch was an? Der läuft und läuft und läuft. Ganz, ganz groß. Dieses Jahr bestimmt auch wieder auf den Open Airs. Genauso wie das Original letztes Jahr. Was jetzt gerade läuft, ist was Neues von uns, von Vernon, vom Ekim und von mir. Das ist die neue Chairman Spoon Mary Jane im Karotte Remix. Hört euch das an. Vielleicht gefällt es euch. Mir gefällt's gut. Also, Mary Jane von Chairman Spoon im Karotte Remix. Und das ist für mich die Sommer Open Air Platte des Jahres. Absolut der Wahnsinn. Ist auf Ibadan und Timbuktu heißt das Ganze. Ist der absolute Wahnsinn für mich. Wirklich der Sommertrack schlechthin. Es wird so groß.

We'll be right back. Bip, bip, bip, bip.